Bitteschön. Guten Tag, ich bin Dr. Matt. Ich bin zuständiger Arzt für Sie. Ich möchte heute mit Ihnen über Ihre Beschwerde sprechen. Aber zuerst brauche ich ein paar persönliche Daten. Dann sprechen wir genau über Ihre Beschwerde. Wie lautet Ihr Name? Wolf Wolf Schmidt. Schmidt. Schmidt mag ich immer. Können Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Schmidt mit SCH MIDT. DT, okay. Genau. Und Vorname Wolf, ja? Genau. Herr Schmidt, ja? Ja, Ja, wie alt sind Sie? genau. 40 Jahre alt. 40 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? 2.3.1982. 83. 83, ja? Okay. Wie groß sind Sie, Herr Schmidt? 1,72. 72. Und wie viel wiegen Sie? Zuletzt war ich 75 Kilo. 75 Kilogramm schwer, ja? Genau. Sind Sie gegen Covid-19 geimpft? Ja. Das ist gut. Was Und kann ich für Sie tun, Herr Schmidt? ich fühle mich in der letzten Zeit stark schlafmüde. Mir geht es ab und zu auch schlecht. Seit wann leiden Sie müde? Seit ungefähr 3, 4 Wochen stark aber. Drei, Davor war vier. auch, aber jetzt seit 3, 4 Wochen ist es jetzt vermehrt. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden? Eigentlich nicht. Ich treibe Sport auch an und eigentlich ich war auch bisher kerngesund. Ich habe nie gehabt, nichts gehabt. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder Schweißausbrüche? Aktuell habe ich keine, nee. Bekommen Sie Schwerluft? Nee, auch nicht. Okay, haben Sie in letzter Zeit ab oder so genommen? Etwas abgenommen. Ungefähr 3, 4 Kilo. 3, 4 Kilo. Welche Zeitraum? Auch seit ungefähr 3, 4 Wochen. 3, 4 Wochen. Leiden Sie unter innerer Unruhe, Nervosität oder Tremor der Hände? Nee, eigentlich, diese Nervosität kommt auch, seit ich diese Probleme eigentlich hatte nie gehabt, aber das macht mich schon Gedanken, dass mir in den letzten Tagen oder Wochen schlecht geht, ja. Und das macht mich schon Angst. Okay. Haben Sie irgendwelche Schmerzen? Nee, habe ich keinen Schmerzen. Sind Ihnen vielleicht vergrößerte Lymphknoten aufgefallen? In der Achselhöhle, Ich habe Leistenbereich selbst oder Hals? nicht getastet oder geschaut, aber ich ehrlich, muss ich ehrlich sagen, ich habe es nicht untersucht selbst. Okay, alles klar. Ja. Haben Sie bemerkt, dass Sie mehr Durst als gewöhnlich? Nochmal bitte. Haben Sie bemerkt, dass Sie mehr Durst als gewöhnlich haben? Noch mehr Durst. Durst, meinen Sie? Ja. Ja, nein, ganz normal. Müssten Sie mehrmals auf die Toilette gehen in der Nacht? Auch nicht. Okay, haben Sie noch andere Beschwerden? Überlege ich mich jetzt. Ja, so ein bisschen Verstopfung, aber ansonsten auch nicht. Das ist halt normal, weil ich glaube, weil ich wenig trinke. Nicht weniger normal, vielleicht ist wenig, weiß nicht genau. Ich kann es nicht genau beurteilen, aber ich ernähre mich auch nicht jetzt ganz regelmäßig, ja, durch die ganze Probleme, was ich jetzt habe. Alles Ich klar. esse weniger. Sind Ihnen vielleicht Haarausfall oder Krippen, Taubheitsgefühl aufgefallen? Sie sehen, dass ich Haarausfall habe, ein bisschen, aber das kommt nicht von dem aktuellen Problem, das hatte ich immer gehabt. Okay. Wie viel Treppen können Sie schmerzfrei laufen? Beschwerdenfreie Treppe auch gehen, jetzt ist, sage ich, nehme ich an. Ich 100 Luftprobleme, kann ich ganz bis dritte, vierte Stock auch gehen, da habe ich kein Problem damit. Okay. Müssen Sie mehrere Kissen beim Schlafen benutzen? Nee, muss ich auch nicht. Okay, Sie haben nur Müdigkeit, ja? Ja, Schlappheit, Müdigkeit, genau. Außer dieser Beschwerden, haben Sie noch andere Beschwerden? Nee, so leicht ab und zu Bauchschmerzen, aber es ist auch nicht so ausgeprägt. Ja. Ich glaube, jeder Okay. kennt ab und zu Bauchschmerzen, das ist nicht was Neues. Haben Sie verstopfte oder laufende Nasen bemerkt? Nee, habe ich auch nicht. Okay. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass Sie blass aussehen? Nee, ich sehe mich jeden Tag, aber mir ist nicht sowas aufgefallen. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden? Nee, habe ich gar keine andere Beschwerden. Das reicht jetzt Nur aus, was ich Müdigkeit. jetzt habe. Okay. Haben Sie Energie, etwas zu machen? Ja, in der letzten Zeit nicht. Ich hatte gehabt, aber in der letzten Zeit fällt ganz schwer, dass ich noch was zu üben oder zu machen. Versuche ich auch von meiner Freunde Umkreis einfach fernzuhalten, weil die bieten vieles an, was ich nicht mitmachen kann, ja, oder ich habe keine Lust drauf. Okay. Haben Sie Probleme beim Schütteln oder Wasserlassen? Nochmal bitte, ich höre Sie Wie ganz ist Ihr schlecht. Schütteln oder Wasserlassen? Da habe ich vorhin gesagt, ich habe ein bisschen Verstopfung, aber Wasserlassen ist normal. Okay. Schlafen Sie gut? Ja, das tue ich schon. Ganze Zeit. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit Abnahme genommen? Ja, Sie haben schon gesagt, Das habe ich gesagt, genau. 3 Kilogramm abgenommen. Okay. Nun würde ich über Ihre Vorerkrankungen sprechen, aber davor möchten Sie etwas hinzufügen. Nee. Leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen? Nee, habe ich auch keine. Ich bin 40 Jahre alt, was ich soll als Vorerkrankung haben. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Auch nicht. Ab und zu Okay. Schmerzmittel, ja, aber auch wieder nicht, dass ich dauerhaft einnehmen muss. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Nein, auch nicht. Nein. Okay. Wurden Ihnen schon mal stationär aufgenommen? Auch nicht. Sind bei Ihnen Allergien bekannt? Auch nicht. Vertragen Sie Milchprodukte, Getreideprodukte, zum Beispiel Brot, Obst oder Gemüse? Ich habe keine Lebensmittelallergie oder Unverträglichkeit. Ich kann alles ganz normal essen. Okay, das ist gut. Rauchen Sie? Ja. Was rauchen Sie und wie oft Also rauchen Sie? ganz normal Zigarette und bis 10 bis 15 Stück pro Tag, nicht mehr. Täglich. Seit wann rauchen Sie? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Alles klar. Haben Sie davor geraucht? Auch nicht, nee. Das ist erst Okay. seit 10 Jahren, glaube ich nicht. Und trinken Sie Alkohol? Auch selten, nicht selten, ja schon ein, zwei Bier pro Tag. Und am Wochenende vielleicht so ein Glas Wein oder ein, zwei Glas Wein. Aber seit 4 Wochen habe ich auch nicht mehr geschafft. Seit ich schlapp und müde bin, habe ich keine Lust drauf mehr. Nehmen Sie irgendwelche Drogen? Ne, auch nicht, nie genommen. Okay, Herr Schmidt, wie ist Ihr Familienstand? Ledig. Ledig, haben Sie Kinder? Nee, habe ich auch keine Kinder. Okay, was sind Sie vom Beruf? Taxifahrer. Taxifahrer. Sind Sie oft Stress ausgesetzt? Ja, es ist halt so. Wenn man mit dem Menschen immer Kontakt hat, dann kriegt man immer Stress, ist es normal. Nehme ich an, Okay. dass jedem Le den gleichen leben Fall. Sie allein? Ja, ich lebe alleine. Okay, jetzt kommen wir zur Familiengeschichte. Gibt es in der Familie irgendwelche Vorerkrankungen? Eine Familie. Ich habe keine Geschwister, aber meine Eltern, die leben noch. Mein Vater hatte mal Magenkrebs, Magenkrebs, ja. aber der ist auskuriert, gut anbehandelt, operiert worden und jetzt lebt ganz symptomfrei. Und meine Mutter, die ist auch kerngesund, die hat nie was gehabt. Geht nie zur Arzt auch. Habe ich richtig verstanden, dass Ihre Mutter gesund ist, ja, Genau. oder? Sie haben richtig verstanden, genau. Okay. Okay, Herr Schmidt, das war meine Frage. Haben Sie irgendwelche Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Nee, habe ich keine. Okay. Jetzt fragen wir den Brunnen. Haben wir alles gefragt oder sollen wir was fragen? Haben Kollege. Sie das Blut im Schüttel gesehen? Nee, gute Frage, habe ich nicht. Ja, die Farbe ist bestimmt komisch, aber ich habe kein Blut gesehen. Haben Sie erbrochen mit Blut? Nee, mir geht es manchmal schlecht, aber erbrochen habe ich nicht. Nee. Okay. Haben Sie Hautfarbenveränderung bemerkt? Nee, habe ich auch nicht. Gute Frage, auch nicht. Was noch? Haben Sie früher Bauchschmerzen bemerkt oder haben? Ob ich früher Bauchschmerzen gehabt oder hatte. Ja, ab und zu, aber es war auch nicht so ausgeprägt. Und noch weitere Fragen? Wie können Sie genau beschreiben, wie sieht Ihr Stuhlgang aus? Gute Frage. Da ist ein bisschen dunkel, sieht ein bisschen dunkel aus, aber nicht ganz. Ja, es, ab und zu ist es hell, manchmal dunkel, so ein wechselhaft. Aber als Sie gesagt, ich habe auch nicht so stark jetzt, muss ich sagen, sondern durch die Verstopfung, ich kann das nicht jetzt, ich habe keinen regelmäßigen Stuhlgang. Riecht der Stuhl auch? Nein, manchmal ja, manchmal nicht. Wenn das dunkel ist, riecht das, brauche ich ja genau. Wenn das hell ist, nee. Manchmal haben Sie Durchfall. Gute Frage. Manchmal ist dünn, ja, manchmal ist dünn. Nicht Durchfall, aber es ist dünn. Schweißausbruch wurde nicht gefragt. Ja, schon gefragt. Ja, ich Sorular verstand. hat gefragt, Schweißausbrüche, erste Fragen. Aber Sie Haben Sie haben viel was gesagt, daraus? ich. Ich weiß aus. Habe ich Ja. nicht, ich habe keiner. Ja, Sie haben Keine viel was daraus. Ich ja. mache schon sehr, Schüttelfrost sehr. nicht, Schweißausbruch. Schweißausbrüche. Ich habe drei Symptome in einer Frage gefragt. Ja, sie sind so einfach. Dann habe ich dann nicht gehört. Okay, Schweißausbruch habe ich noch das so. Nachts. Schweiß. Ach, Nach Schweiß. Schweiß. Das ist sehr Okay, hilfreich. stopping. Können wir erst das Gespräch anfangen? Okay, dann machen wir erst das Gespräch. Grüß Gott, Herr Oberarzt, wir haben einen neuen Patienten, nämlich Wolf Schmidt. Ich würde über ihn berichten, darf ich? Sehr gerne, bitte. Herr Schmidt ist 40 Jahre alt, 1,72 Meter groß, 75 Kilogramm schwer. Herr Schmidt stellte sich heute bei uns seit 3 bis 4 Wochen bestehender Müdigkeit und Kraftminderung vor. Als begleitende Symptome klagte er über Angst, Melana und Gewichtsverlust von 3 bis 4 Kilogramm innerhalb von 3 bis 4 Wochen. Vegetative Anamnese ergab Obstipation und nächtliche Hyperhidrose. Die Vorerkrankungen sind unbekannt. Herr Schmidt nimmt keine Medikamente und er ist bisher noch nie operiert worden. Allergien und Unverträglichkeiten sind bei ihm unbekannt. Er ist seit 10 Jahren 10 bis 15 Zigaretten täglich geraucht. Ja, Entschuldigung. Er raucht seit 10 Jahren 10 bis 15 Zigaretten täglich. Und er trinkt gelegentlich eine Flasche Bier oder 1 bis 2 Gläser Wein. Drogenkonsum wurde verneint. Er ist ledig und er wohnt allein. Er ist Taxifahrer von Beruf. Er leidet unter viel Stress. Der Vater des Patienten ist wegen einem Magenkarzinom operiert worden. Er hat momentan keine Beschwerden. Die Mutter des Patienten ist gesund. Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein Kolonkarzinom hin. Differentialdiagnostisch kommen auch Depression und eine Anämie in Betracht. Okay, Sie sind echt schnell und sehr gut. Okay, was machen Sie denn mit den Patienten? Was haben Sie vor? Ja, so als würde ich Vitalparameter überprüfen, dann würde ich körperlich untersuchen. Danach nehme ich Blut ab. Danach nehme ich Blut ab. Außerdem im Blutbild beurteile ich eines kleinen Blutbild, Entzündungsparameter, Leberwerte, Nierenwerte und Tumormarker. Welche Außerdem, Tumormarker machen Sie denn? wie bitte? Welche Können Sie? Tumormarker? Da Ja, kann ich nicht ich gefragt, aber würde manchmal. CA19 9 und Calcium-Embryonal Antigen Ja, das zweite überprüfen. ist wichtiger. CA19-9 ist ja bei Pankreas, aber kann man beides machen. Ist okay, ja? Ja. Außerdem würde ich Schüttelprobe überprüfen. Wie machen Sie das? Stuhlprobe, oder? Machen Sie auch digitale Rektaluntersuchung. Ja, Was würden digitale Sie als Untersuchung. erstes machen, also bevor Sie die Stuhl untersuchen? Bei der körperlichen Untersuchung, ja, würde Okay. ich digitale Rektaluntersuchung Also Sie waren noch nicht bei durchführen. der Kontrolle, okay. Ya Azer'den hemo okültes sol Überprüft verdim. Hat die Kollegin geschrieben in den Chat. İyi. Hip-Hop-Test, ja. Ja, richtig, ja. Und die ganze Sache, was Sie mir erzählt haben, das können Sie in der Praxis machen. Genau, richtig. Ist alles gut. Wenn Sie in Klinik sind, was machen Sie denn? In der Klinik, Würden Sie ja. Hip-Hop-Test machen oder würden Sie Stuhl-Test veranlassen? Je nach Klinik überprüfen. Ya hemokult Test oder Stuhlprobe. Ja, das ist in Deutschland ein bisschen ungewöhnlich, macht man also im Klinik am meisten nicht. Man sagt, wenn man Verdacht auf Darmkrebs hat, geht man mit der Koloskopie rein und dann Ja. guckt man das an. Punkt. Koloskopie ist erforderlich, ja. Ja, da sage ich, warum soll ich denn Okkult- oder EVP-Test machen, wenn ich die Ursache direkt sehen kann? Ja, Ja, das ist einfach. erste Untersuchungsoption, ja. Aber Sie haben recht, ja, weil in der Praxis muss das so laufen, bevor Sie eine Endoskopie oder Koloskopie so schicken. Das ist richtig. Okay, und was machen Sie im Körperuntersuchung noch? Was achten Sie? Ich würde so als Bauchuntersuchung durchführen. Genau. Ja, beim Inspektion sehe ich irgendwelche Narben oder Hautfarbeveränderungen oder irgendwelche Blaufläche oder und so weiter. Beim Palpation überprüfe ich ganze Bauchteil palpieren und besonders Abwehrspannung oder Loslassschmerzen überprüfen. Aber beim Kolonkarzinom erwarte ich beim Palpation erwarte ich ein Maß im Bauch. Das ist wichtig, genau. Ja, die Tiefpalpation, ja. Genau. Hautveränderungen sei, sieht man selten. Flecken sieht man auch selten. Das ist eher ungewöhnlich, ja. So eine, außer wenn man eine Gerinnungsstörung hat oder Gerinnungsfaktorstörung bei so einer Tumorerkrankung, das kann auch vorkommen. Aber das ist ungewöhnlich. Aber trotzdem, Sie haben recht, kann man das achten, muss man das achten. Und was achten Sie noch? Beim Körperuntersuchung? Auskultation, ja, beim Auskultation Noch bei höre ich Körperuntersuchung. körperliche Untersuchung. Organomegalie, Ja. Genau. Milzvergrößerung, ja. Splenomegalie. Oder Lymphknotenvergrößerung. Da müssen Sie Axilla und so weiter müssen Sie auch schaffen. Bischof, obwohl das ist nicht gewöhnlich ist bei Darm, aber muss man überall gucken, ja. Lymphknoten, alle Lymphstationen wird man auch gucken. Leistungsbereich, ja. Ja, das wird man auch machen. Okay. Dann weiter, ja, sind Sie fertig mit dem Körperuntersuchung? Was machen Sie weiter? Danach würde ich Blut abnehmen. Sie haben gesagt, Sie kriegen jetzt große, kleine Routine, ich würde das größer machen. Und Sie haben gesagt, Nierenwerte, Leberwerte, großer Blutbild, Tumormarker, Das das haben Sie erwähnt. Gerinnungswerte, Gerinnungs, genau, Elektrolyte, genau. Warum nehmen Sie Gerinnungs? Elektrolyt, ja. Eigentlich würde ich Gerinnungswerte überprüfen, weil der Patient ein Koloskopie brauchen Genau, kann. Ja. richtig. Für eine mögliche OP, ja. Sofort wird man nicht operieren, jemand, außer wenn man eine Stenose hat, hat er recht. Wenn jemand kommt mit starker Bauchschmerzen, Verdacht auf Ileus, dann ist Indikation für eine, auch wenn es palliativ ist oder kurativ ist, für eine OP, ja, genau, richtig. Aber in dieser Sitzung geht um einfach eine Vorbereitung für eine Untersuchung. Für die nächste Maßnahme. Das ist dann eher Darmspiegelung oder Magenspiegelung, beides würde ich aber machen in diesem Fall. Nicht nur mal Darmspiegelung, alleine Magen auch noch das. Okay. Und sie haben das gemacht und sie haben gesehen, bei ungefähr ein Transverskolon eine große Herder, ein großes Maß. Und sie haben es biopsiert Ja, und genau kam so ist. raus, dass es ein Tumor ist. Was machen sie weiter? Ja, bei der Koloskopie, oder? Ja, sie haben es biopsiert, kam ein Tumor raus. Ist gesichert durch die Pathologen. Ja, je nach Biopsieergebnis planen wir eine Operation. Oder OP, Vielleicht was machen Sie? vor dem OP, ja. Normalerweise ist Zoologie kommt nicht so schnell, aber Sie haben koloskopiert und es gesehen, ja? Und dass ein Tumor da sitzt, ja? Histologie wissen wir noch nicht genau. Wir sollen überprüfen, ob der Patient hat eine irgendwelche andere Metastasen oder wie Tumor ist. groß Was machen Sie diese denn? Masse. Ja, ich soll CT veranlassen. Sehr gut. Und machen Sie CT oder MRT? Eigentlich CT, würde ich sagen. Warum nicht MRT? Beim MRT überprüfen wir eine Knochen- oder Nervensystem, eine weiche Haben es auch eine Weiche. Oder? ja, aber mit Hilfe von CT können wir auch durch blutige Gewebe Wenn Sie in der überprüfen. Bauchfeld Metastase haben, sehen Sie es im CT besser oder im MRT sehr? Kontrast mit CT können wir diese Metastasen gut erkennen. Mit MRT besser oder mit CT? MRT nicht. Oder? Haben wir Radiologen im Es Publikum? fällt mir nicht ein. Sind Sie Radiologen? Ich habe als Notarzt in der Türkei gearbeitet. Okay. Es ist Standard so, bei jungen Patienten macht man immer MRT. Weil die Darstellung von dem ganzen Bauchfeld ist besser mit MRT als mit CT. Emission Tomographie. Was denken Sie? PET-CT. Pozisyon, PET, PET, Pozisyon, genau. Emission Position. Tomographie. Ja, das PET, das macht man nicht Standard, solange man im CT oder MRT, weil man CT macht natürlich, CT oder MRT keine andere Fragestellung hat. Wenn das was unklar ist, wenn man nicht sicher ist, dann kann man machen. Vor allem bei Darmkrebs, es kommt nicht, das ist keine Standard. Ja? Nur bei Neuroendokrintumoren oder bei Lungenpatienten, die eine kurative Sitzung hat, bei denen geht das. Das braucht man auch wieder Tumorboard, das geht nicht so einfach in Deutschland. Das wie nicht in der Türkei, dass man alles PET-CT veranlasst. Weil PET-CT an und für sich alleine bringt nichts, wenn Sie es machen, ja. Dann brauchen Sie wieder eine CT, das zu vergleichen, ob das stimmt, was der PET-CT sagt, ja. Weil PET-CT was aufnimmt und zeigt, das heißt nicht, dass Metastase ist. Das könnte auch eine Entzündung sein. Und da müssen Sie wieder mit normales Bildgebung vergleichen, ob das doch Entzündung ist oder Metastase ist. Daher, das ist keine Standardverfahren. Das ist eine Unterstützung von den Standard. Und Standard ist bei jungen Patienten immer, macht man eine MRT, besser als CT. CT ist auch nicht verkehrt, kann man machen. Aber wenn man so eine andere Frage hat, so ein Bauchfeldmetastase, ob man laparoskopieren muss oder so ein MRT, natürlich. Das MRT-Ersatz ersetzt nicht in Laparoskopie, das ist was anderes. Aber vor meiner OP ist besser, einfach ein MRT zu machen und so. So die Schwungen sind wichtiger. Auch zu sehen, Tumor genau, wie die sich darstellt. In MRT sieht man besser als CT. Ich bin nicht Radiologe, es ist nur Erfahrungssache, was wir benutzen im Alltag von Onkologie. Sozusagen, die Radiologen natürlich sagen auch, MRT ist besser als CT ist. Bei Bauch, aber Thorax. Keine MRT, MRCT, Standard. Punkt, gibt es keine Diskussion. Ja, so. Ansonsten, wir führen bei vielen als CT, Thorax, CT, Abdomen. Zack, zack, zack. Ist halt, wie Sie gesagt haben, ist richtig. Okay, weiter. Sie haben es richtig gesticht und sie haben gesehen, dass es ein lokaler Tumor ist. Und was machen Sie denn weiter? Ja, wir sollen Grad und Stadium von Karzinom bestimmen, je nach Das machen Sie natürlich anhand in Ihrer CT-Bildgebung, ja? je nach Karzinom, ja, je nach Maß planen wir eine Operation. Genau. Ja, der Patient braucht vielleicht eine Anuspirator oder Nochmal, was braucht? ja, wir sollen diese Maß entfernen. Der Genau, Patient das, braucht wir wollen eine nicht in Detail Kunst, gehen. Das Patient dann braucht eine OP, dann wir wollen nicht ins Detail gehen, das ist nicht wichtig, weil das ist ein anderes Verfahren, das ist eine chirurgische Sache. Aber dass Sie das gesehen haben, lokal, wenn das metastasiert ist, was machen Sie denn? Einfach zum Onkologen überweisen. Bam. Onkel, ja. Ich soll onkologisches Konzil anmelden. Genau, Punkt. Das ist nichts mehr. Das war Okay. einfach so ein Allgemeines, dass man die Alte kennt, ja, wenn man sowas sieht, was man, wie man umgeht damit, ja, in Klinik. Damit Sie wissen, wenn Sie urologisch was haben, urologisch immer ist der einfachste Weg. Einfach konsiliarische Vorstellung in diejenige Abteilung, die sich damit kennt. Ja. Punkt. Dann sind Sie raus aus dem Spiel. Ja. Sie sind gesichert und versichert. Okay, dann das war's. Wir haben einfach Fehler einfach gesucht und Sie haben es auch toll gemacht. Ich glaube, Sie machen es toll auch in der Prüfung, wenn Sie auch das schaffen. Da Ja. ist einfach Aber so, vielen Dank. ja. Ich möchte eine hinzufügen. An Stelle meiner Kollegen würde ich am Anfang, wenn Oberarzt eine Frage gestellt, weitere Prozedüre, ich würde gerne erstmal eine chirurgische und onkologische Konsül erfordern, ich habe gesagt, und danach müssen wir sorunlu Sowieso, wenn man sowas hat, ja, das muss in den Tumorboard vorgestellt werden. Wenn Sie eine, so eine Verdacht, wenn Sie eine Patient haben mit einem, so einer Tumorart, das muss, egal welches Stadium, spielt keine Rolle. Das muss in den Ja. Tumorboard vorgestellt werden. Tumorboard ist die Sitzung von Hayat, ja, wie man in der Ja. Türkei sagt, ist der Onkologen auch drin, Radioonkologen, Chirurgen, Ja. Radiologen sind alle drin. Dann ist das, Sie sind dann garantieversichert, dann ist die richtige Verfahren oder richtiges Maßnahmen wird dort entschieden und dann wird gemacht. Punkt. Damit sind Sie raus aus dem Spiel. Sie können nicht sowas alleine entscheiden. Das dürfen Sie auch nicht. Das als Onkologe kann ich auch nicht, darf ich auch nicht alleine. Darf ich schon, aber muss ich dann ja sicher sein, dass ich das so ist. Da gibt es kein anderer Maß. Manchmal, ich behandle den Patienten schon im Vorfeld und dann stelle ich den Tumorboard einfach formal, weil ich weiß, dass sie im Tumorboard nicht anders rauskommen. Ja, aber so ein komplexer Fall, der ist auch nicht komplex. Zum Beispiel, manche Chirurgen lassen sie sofort operieren und dann hinterher kommt Tumorboard-Vorstellung, Patient ist operiert worden, ist Formalvorstellung, ist das Versicherungsverfahren, nicht, dass das später jemand sich beschwerdet. Ja, aber wenn das was unklar ist, immer Tumorboard und da ist das Wichtiges. Dankeschön. Ja. Wie heißt auf Deutsch Head? Tumorboard. Tum Tumorboard. Tumorboard. The board, Okay. board von Tumor sozusagen. Sitzung von Okay. Tumor. Dankeschön. Genau. Da muss man immer ein Tumorboard vorstellen. Ja.